Hurra, jo, jeden, mir, woche, drei, 20 und 4, 20 Uhr im Bärfunk. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio beim Mutterfunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn heute nicht der 18.11. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Zu Gast ist heute der Georg. Guten Tag. Guten Tag, guten Abend. Na? Ja. Lange nicht mehr gesehen. Ja, wir haben gerade recherchiert, ne? 24. Mai. 2014, ja. Genau. Ist eine lange Zeit. Wobei, wir haben jetzt zwischendurch. Frosch im Hals. Wir haben jetzt ja zwischendurch nochmal gesehen, aber. Dann auch nur eher sporadisch, ne? Ja, nur zum Hallo sagen, mehr nicht. Ja, ja, ja. Ja, inzwischen ist eine Menge passiert. Ich bin nicht umgezogen, ich wohne immer noch im Herkuleshaus. Ja. Und hab's ja auch direkt gefunden. Ja. Ja, bei mir gibt's ein paar Sachen, die sich geändert haben. Das Spannendste im Jobbereich wird sich jetzt erst noch geben. Ich habe meinen Job jetzt nach 5 Jahren gekündigt. Nicht einfach so, hatte ein paar Gründe auch wegen dem Chef und wegen Arbeitszeit und so. Da muss man dazu sagen, du hast ja eigentlich einen interessanten Job gehabt. Und zwar hast du in Spielhöllen die Automaten repariert. Ja, ich war so Mädchen für alles, genau. Ich habe die Geräte repariert, aber habe auch Glühbirnen gewechselt oder was da halt gewesen ist. Eingetretene Türen, Monitore getauscht, ne? Was dann so passieren kann. Dann bei mehreren irgendwie. Immer so in ganz Köln verteilt und Umgebung, Gummersbach und so weiter. Da frage ich mich immer, es gibt ja in jeder Ecke gibt's ja so Spielhöllen, ne? So Spielsalons, so Spielotheken, 23 Stunden geöffnet, ne? Eine Stunde zum Putzen. So lange dürfen die gar nicht mehr offen haben. Steht manchmal dran, so 23 Stunden. Ja, das steht vielleicht noch von früher dran, aber mittlerweile hat sich das geändert. Die müssen nachts um 1 zumachen und machen dann erst, ich glaube, morgens um 7 oder 6 wieder auf. Und was ist das eigentlich? Also ich meine, ich laufe nur vorbei. Ich habe noch nie irgendwie mir die Zeit genommen, da mal so reinzugucken. Ja. Es hat ja auch irgendwie, denkt man sich so, naja, was für ein Gesocks hängt da rum, ne? Also denke ich mir jetzt so, ich weiß es ja nicht. Alles. Alles, was du dir vorstellst. Also ich meine, Was ist denn das Spannende? Also da wird ja um Geld gespielt eigentlich, ne? Ja, genau. Alles andere ist ja uninteressant. Das sind die gleichen Geräte, die auch in der Kneipe hängen zum Beispiel. Ja. Ja, genau. Ja. Nur ein bisschen anders und die Bilder sind jetzt bunter. Mittlerweile gibt es Geräte, die haben 27 Zoll Monitore, doppelt. Also einer oben, einer unten. Wenn du davor stehst, bist du blind, weil du gar nicht weißt, in welche Ecke du gucken sollst. Ja, und Klientel, ja, alles, was zwei Beine hat, ne? Also und in dem Sinne ab 18. Ja, alles so, wie heißen die Ritter? Glücksritter halt, ne? Ja. Die dann denken, sie machen die große Mark, ja, ja. Große Mark. Kann man ja auch teilweise. Also ist ja nicht nur so, dass die Leute nur ihr Geld verlieren. Hast du jemanden kennengelernt, der da wirklich vermögend geworden ist? Ja. Außer dein Chef? Achso, ja, sein Kompagnon. Ja. Nee, jein. Also die Leute haben, man kennt halt mit der Zeit, man sieht Leute immer wieder. Man sieht auch, was sie für Autos fahren zum Beispiel, ne, oder was sie für Klamotten tragen. Kann natürlich alles nur auf dicke Hose gespielt sein. Kann auch sein, dass sie das verdienen. Ja, aber du musst das Geld aber ja auch... durch andere Gründe, aus anderen Gründen, nicht richtig, aus dem Spielautomat. Richtig, du musst das Geld, was du aber nie in die Kisten reinschmeißt, musst du ja auch irgendwoher haben. So. Es verspielen aber auch ganz viele Leute Haus und Hof. Die kommen dann irgendwann halt nicht mehr, beziehungsweise siehst du den über die Zeit an, wie sie halt, ne, sich immer mehr gehen lassen. Auf einmal ist der im schlimmsten Fall der Ehering weg. Weil wie dann, so Crack-Opfer oder was? Ja, ja, genau. Ja. Kommen aber immer wieder. Manche kriegen auch Hausverbot, wollen sich dann selber Hausverbot geben, weil sie halt nicht mehr spielen kommen wollen. Gehen sie in die Spielhalle nebenan. Ja. Ne? Das ist manchmal ganz traurig, aber du kannst den Leuten in dem Sinne nicht helfen. Weil viele wollen sich gar nicht helfen lassen. Beziehungsweise wenn du so zu sehr bedrängst oder mit denen zu sehr versuchst, über irgendein Thema zu sprechen, viele blocken ab. Ja, du meinst, du reparierst ja die Geräte bloß, du die musst ja nicht... Dich ja trotzdem so. Sobald du reinkommst, kommt jeder zu dir und denkt, du wärst der Chef. Ach so, ja klar, weil du auch den Schlüssel hast, um das Ding aufzuschrauben. Zum Beispiel, ah, ja. Genau. Oder die mich halt da generell öfters überall rumspringen sehen. Ja, was halt nicht... Hier im Haus ist ja auch so ein Teil. Ja. So eine Spielhalle. Direkt bei uns im Eingang, also weißt du, wo du immer reinkommst, also vorne hier ist, unten am Kiosk eigentlich. Ja, auf der anderen Seite ist es. Also. Anscheinend läuft der Laden, ne? Ja, ja. Die laufen gut oder was? Anscheinend schon. Gibt es so viele Leute, die spielsüchtig sind? Du siehst ja nur den Teil, der in der Halle, in die Spielhalle geht an sich. Die Leute, die in der Kneipe sind und zocken. Und das sind dann auch viele Leute, auch im Bekanntenkreis habe ich schon Leute gehört, die erzählt haben, ja, ich spiele nur am Wochenende und vielleicht ab und an und dann verspiele ich 20 Euro oder so. Manchmal gewinnen sie es wieder, manchmal nicht. Ne? Das ist halt wie so ein Hobby. Andere rauchen, andere saufen. Soll ja auch eine Sucht sein, ne? Soll auch eine Sucht sein. Glaube ich aber nicht. Ja. Es gibt auch ganz viele Leute mittlerweile, die ja auch online spielen und die siehst du halt nicht mehr. Die sitzen zu Hause, die haben keine Hose an. Ja. Im besten Fall. So wie wir zwei jetzt gerade. Kein, ja. Außer man sieht es auf der Kamera. Ja, genau. Das ist so rein retuschiert. Die verlieren halt jeglichen sozialen Kontakt und dadurch, dass sie rausgehen müssen, auch wenn es so eine Spielhalle ist, muss sie ja wenigstens eine Hose anziehen, muss sie vielleicht mal die Zähne putzen, weil irgendwann fliegt sie halt trotzdem raus, wenn du stinkst. Ja klar, so Online-Poker und sowas, genau. Ne? Oder so Pferdewetten online und alles Mögliche gibt es da. Du musst doch mal auf der Pferdewettenbahn, weil du gerade sagst Pferdewetten hier in Weidenpesch. Ja, da war ich mal hinten, bin ich mal mitgegangen, ja. Zweimal. Also kennst du auch Leute, die spielen? Die spielen nee, halt die haben ja nicht gespielt, das sind immer nur so hingegangen. Gang, um zu sehen, wie man Pferde quält. Da kannst du ja auch einfach, ist nicht lustig, aber da kannst du auch einfach in die Großmetzgerei hinten gehen. Wie heißt der denn gleich nochmal? Ja, die sind ja schon tot. Du meinst, wären die da nicht auch? Doch, die wären dort auch. In der Kölner Fleischarena oder was? Ja. Ich weiß nicht. Wären die nur filetiert? Keine Ahnung. Ich glaube, ich kenne da noch jemanden, der da arbeitet. Ich muss mal fragen. Ja? Mhm. Ob da lebende Pferde reinkommen, genau. Und Wurst und wieder raus. Glückliche Würstchen raus. Oder glückliche Pferde rein und schlechte Würstchen raus. Und schlechte Lasagne wieder raus. Genau. Ja, zurück zum Thema. Ja, zum Thema. Ist es ein wachsender Markt oder wie? Oder ist es so stabil? Kommt eine neue Generation hinterher? Oder keine Ahnung. Ich habe das Spielsystem nie verstanden. Ich finde nicht die Dinger irgendwie interessant. Hast du schon mal Geld reingeschmissen? Ja, täglich. Ja. Ja, nee, jetzt nicht so spaßmäßig. Nö, spaßmäßig nicht, zum Testen. Ah, zum Testen, ja. ob alles funktioniert, die Tasten und so weiter. Wenn ihr jemand zuhört, der auch gerne Geld in solche Automaten schmeißt, gibt es irgendwelche Tipps von einem Insider? Jetzt wurde der ja bald nicht mehr arbeitet. Ja, draußen auf der Straße ist ein Gullideckel. Ja. Der ist interessanter. Ja. Weil... man darf sich halt nie vergessen, also in einem von den Läden zum Beispiel, den mein Chef führt, da ist Teppichboden in Hotelqualität verlegt. ich weiß nicht, was der Quadratmeter kostet, ich glaube mehr als sehr billig im Poco. Ja. Dann gibt es einmal die Woche Buffet All You Can Eat für umsonst. Aha. Wer bezahlt das? Der Dumme, der hinter dem Gerät steht und das Geld reinwirft. Ja, also. Ja, ist ja wie Las Vegas, ne? Wo die Getränke umsonst sind. Ja, ja. Irgendwo. Softgetränke gibt es in manchen Hallen ja auch umsonst, wie Kaffee und Cola und so ein Quatsch. Alkohol ist ja sowieso verboten. Ach so. In Kneipen gibt es noch Alkohol, aber. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es da aussieht, ob du da dran spielen darfst. Ja, gibt es ja genau öfter so Geräte, die einfach, wo einer aus Verzweiflung einfach mal die Scheibe eingeklopft hat. Ja, habe ich ja vorhin erwähnt. Also eingetretene Türen, ja. Spiegel, Scheiben, Stühle, die durch die Gegend fliegen. Früher waren es Aschenbecher, die da durch die Spielhalle geflogen sind. Auch öfters mal Richtung den Aufsichten. Aber also, Rauchen ist jetzt auch verboten. Rauchen ist jetzt verboten. Dann ja schmeißen entweder die Stühle oder treten einfach so in die Geräte rein. Das Beste war einmal ein Kunde, der kam rein, der war irgendwie zwei Tage vorher da und hat halt wahrscheinlich wieder mal zu viel Geld verspielt oder ja am Monatsanfang, wenn es Geld gab oder zum 15. drum, sind ja die Dinger rappelvoll, ne? Ja. Weil die Leute alle ihr Geld verspielen wollen. Und der kam halt zwei Tage später, als es quasi schon wieder leicht abgeflacht war. Und hat sich halt immer noch darüber so geärgert, dass er so viel Geld verloren hat, dass er reingekommen ist, ja, hat das Gerät genommen und einfach umgeschmissen. Also die Dinger wiegen ja ungefähr 200 Kilo im Durchschnitt. Sind die nicht an der Wand verschraubt? Nö. Stell ich mir jetzt mal so vor. Nö, nö, es gibt ja auch stehende Geräte. Ja, okay. Und da ist er halt da oben dran gegriffen ja und hat sich da dran gelehnt und gezogen ja wie so ein Irrer. Und dann irgendwann hat er es halt zum Kippen gebracht und dann ist die ganze Scheiße umgefallen. Gab okay halt ein bisschen Scherben, der ist dann weggerannt. Aber das Doof ist halt, der wohnt um die Ecke und ist sowieso jeden Tag da gewesen. Ne? Also die Leute kannten ihn mit Namen und dann kommt halt eine Rechnung nach Hause und dann wird er noch unglücklicher. Also am besten einfach gar nicht reingehen. Kein Geld verspielen. Vielleicht Geld spenden. Ja. An hungernde Kinder oder Angora-Hasen. Ja, also, wie nochmal, also wenn jetzt so ein Automat jetzt rappelt, wenn man so das Gefühl hat, oh, da haben jetzt so viele Leute, also es gibt ja so Leute, die sagen, oh, da hat jetzt hier total viel Geld, ist da reingeschmissen worden und niemand hat gewonnen. Ja. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann gewinnt, nein, höher? Nein. Oder dass der aus, dass das, was rauskommt, dann mehr ist, weil ja mehr reingeschmissen worden ist? Nein. Auch kannst nicht. Du kannst ja auf 5 Cent die Umdrehung spielen, bis auf 2 Euro, bis auf manche Spiele, ich glaube 99 Euro. Also dadurch Euro ist der die Ausschüttung nicht größer, nur weil mehr drin die ist. Die Gewinnchance ist immer die gleiche. Die ist immer die gleiche. Ja. Außer die Dinger sind manipuliert, das gibt es ja auch. In Köln gab es ja zig Spielhallen, die jetzt hier so wie in deiner schönen Wohnung existiert haben, einfach. Ach so, so illegale Spielhallen. Ja, genau. Oder eine ganze Wohnung voll mit Geräten war. Aha. Ist halt ein bisschen doof, ne? Weil wenn die Leute da drin an manipulierten Geräten spielen und. Warum macht man so einen Scheiß? Ist es billiger oder. Du zahlst ja keine Steuern. Ach so. Also das ist interessanter für denjenigen, der es betreibt. Aber genau, für denjenigen, der bescheißt die Leute, die da Geld reinwerfen. Aber die spielen. Ja, die wissen es ja nicht. Aber warum geht man dann in eine konspirative Wohnung? Da gibt man weil es angenehmer ist. Du kannst da drin rauchen, du kannst da drin machen, was du überall sonst nicht machen darfst. Du kannst auf einmal, wenn du möchtest, alle Geräte nebeneinander bespielen. Ach, das darf man auch nicht, einen anderen. Ja, die sind ja alle so weit auseinander, weil der Gesetzgeber irgendwie so da Regeln hat, wie weit die auseinanderstehen müssen. Aha. Ja, dann kommen noch andere Leute, die auch spielen wollen. Und sowas halt so ein Raum für dich. Ich habe keine Ahnung. Ach so. Und was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt so spielesüchtig werde, dann wärst du eigentlich für mich preiswerter, wenn ich mir einfach so eine Dattelkiste einfach selbst irgendwie gebraucht hol und mir dann daheim hinstellen. So eine alte Kiste, die neuen kriegst du nicht mehr. Ja, kannst du machen. Das Problem ist nur, dann verdienst der, verspielst du ja dein eigenes Geld zwar, aber du gewinnst ja. Ach, dann ist der Reiz weg. Genau. Du gewinnst zwar wieder, logischerweise, und es ist auch alles deins, aber. Aber der Reiz ist halt weg, ja. Das kann man dann eher so als Sparbüchse benutzen, dann. Ja, zum Beispiel. Ja. Da wärst du im Trinken aber besser dran, weil dann wachst du nächsten Morgens verkatert auf und denkst, boah, hab ich viel Pfand hier liegen. Gehören da irgendwelche Skills dazu, dass wenn man irgendwie jetzt so ein Profi, also jemand, der da täglich spielt, dass der dann irgendwie besser ist als ich jemand, weiß nicht, der, was du dir da der, alles vorstellst. Der irgendwie der zum ersten Mal hingeht und da mal irgendwie einen Groschen reinschmeißt? Weil da muss man irgendwie so komisches System, da gibt es dann gibt's kein System. Du wählst einfach irgendein Spiel aus, sie sehen alle unterschiedlich bunt aus, tüdeln alle rum. Und dann drückst du auf eine Taste, was du setzen willst. Wie gesagt, 5 Cent oder hoch bis 2 Euro. Bei irgendeinem Spiel, ich glaube Roulette war das, konntest du auch 99 Euro auf den Kopf drücken. Dann drückst du auf den Knopf und dann ist dein Geld weg. Ja. Ganz einfach. Wie gesagt, der Gullideckel ist viel lustiger. Es ist halt für mich unnachvollziehbar, wie, man, wie man sowas machen kann. Ne? Ich verstehe es auch nicht. Also da muss man schon Die Leute tun ja mit vielen anderen Sachen auch, genauso wie mit Trinken oder Rauchen. Oder. Ne? Das kann ich aber gut nachvollziehen. Sich die Birne wegnebeln, also. Ja, und die lenken sich halt damit ab. Stress zu Hause, man hört es halt leider auch, wenn du quasi die Tür reinkommst und ne, dann steht draußen Leute telefonieren, so wie, ja Schatz, ich brauche heute ein bisschen länger beim Sport, mhm. Also ich bin jetzt die nächsten 2 Stunden nicht zu erreichen, weil ich mache mit dem und dem noch das und das, ja. Und dann guckst du die Leute an, geht's noch, weil, ne, also wenn es schon so weit ist, dass die Leute wirklich lügen oder ganz schlimm, letztes Jahr an Weihnachten, bla bla bla, hat die Frau zu ihrem Mann am Telefon gesagt, also wie gesagt, was ich im Vorbeigehen so gehört habe, ja. Es gab dieses Jahr leider kein Weihnachtsgeld, Schatz, tut mir leid. Aha. Und dann war ich unten, hab dann ein Gerät repariert und dann sagen die Aufsichten hier, die hört gar nicht mehr auf, Geld zu wechseln. Ich möchte mal wissen, wo die so viel Geld her hat. Hat sie quasi das doppelte Gehalt zur Verfügung gehabt, wie sonst, ne, durch das Weihnachtsgeld. Ja. Und hat halt alles auf den Kopf gehauen. Statt ihren Kindern da irgendwie noch, weiß ich nicht, ein Spielzeug zu kaufen oder ihrem Mann vielleicht mal mit ihren Essen zu gehen oder so, nix. Das ist also halt schon so. Wie ist es eigentlich so prozentual zwischen Mann und Frau in so Spielhallen? Das ist, würde ich jetzt bei uns sagen, auch immer unterschiedlich, je nachdem, in welchem Gebiet die sind. Es kommt auch auf die Uhrzeiten drauf an. Mhm. Ja, ich würde mal sagen, also 30% Frauen bestimmt. Also, kommt aber dann ja auch wieder drauf an. Sind ja mittlerweile, also das schwankt halt immer so, ne? Wie also das ist keine Leute reine, kommen mit Geld, Leute kommen nie wieder, weil sie kein Geld mehr haben. Sind viele Rentner da? Sind ein Haufen nur Männer oder so? Nö. Auch Frauen, die sich da angezogen fühlen. Genau. Viele Männer, viele Frauen, also hauptsächlich Männer. Aber so mittlerweile auch viele Frauen. Ja, wie gesagt, eigentlich, also mein Chef lässt, soweit ich es weiß, nur Leute eigentlich ab 21 rein. Offiziell ist irgendwie schon ab 18. Aber weil die halt in Anführungszeichen immer zu viel Ärger machen. Mhm. Testosteron. Wahrscheinlich. Ja. Oder das Taschengeld alle und dann drehen sie durch. Ja. Also wie gesagt, ab 21 bis Rentner kommen da auch. Und manche Rentner kommen täglich. Die wissen halt nicht, wohin mit ihrem Geld, haben keine Verwandtschaft oder die mögen sie nicht. Ich weiß ja, nicht. Oder wollen auch die das Erbe noch auf den Kopf hauen, ne? Bevor es die buckliche Verwandtschaft bekommt. Oder so, ja. Verständlich. Dann kommen Leute, ich habe jetzt vor, was ist heute? Heute ist Montag. Eigentlich ist es Mittwoch. Letzte Woche irgendwann auf jeden Fall bin ich vom Parkplatz aus dahin gelaufen zu einer Halle und hat mich jemand angebettelt. Dann gucke ich ihn an und sage, wir kennen uns. Ja. Nein, ich nichts kenne. Doch, wir kennen uns. Okay. Der kommt aus der Spielhalle. Der ist ja jeden Tag. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich gehe zur Spielhalle. Und dann grinst er. Ach ja, da komme ich nachher auch gleich hin. Also, ne? Das ist halt, du hast halt wirklich Leute, die betteln und ihr Geld verspielen. Davon gibt es auch einige. Das heißt jetzt nicht, dass alle Bettler spielsüchtig sind, aber ne? Du hast aber auch ganz viele Leute, die da mit Anzug reinkommen. Ich kenne auch in einer Spielhalle. Da sage ich jetzt natürlich nicht den Ort, die Person nicht schädigen. Mhm. Da hat der Bürgermeister verkehrt. Mhm. Ne? Das ist ja schon lustig. Aber dann halt schon wahrscheinlich ein bisschen elitärer, oder? Nicht so abgefuckt, abgeranzt irgendwie also in der Straße oder auch so. Nee, der hatte auch eine saubere Hose an. Aber ja. Nee, es ist halt wirklich, du hast alles. Du hast Rentner, du hast normale arbeitende Leute, du hast halt Arbeitslose, du hast Leute, die betteln, Leute, die wahrscheinlich einfach nur, weil sie halt ihre Spielsucht sonst nicht anders finanzieren können, weil ne, normal muss ja keiner betteln. Und nicht jeder Bettler ist ja spielsüchtig oder ne, also das ist ja wieder was ganz anderes. Aber du hast halt auch Leute, die richtig Kohle haben. Mhm. Und denen ist es anscheinend so scheißegal, beziehungsweise die wissen auch nicht, was sie mit ihrem Geld machen sollen, dass sie dann auch irgendwie darauf kleben geblieben sind. Gibt ja Leute, die wetten auf alles Mögliche. Ja. So. Ist es eigentlich so in so einem, wie ist denn die Atmosphäre in so einer Spielhalle? Ist es so ein Safe Place oder hat man da irgendwie, muss man da Angst haben, dass man da irgendwie dumm angebabbelt wird von irgendwelchen anderen Typen oder so? Kann man da mal aufs Klo gehen, wenn man irgendwie in der Stadt ist? Ja, zum aufs Klo gehen, glaube ich, ist das eher weniger was. Also in die Innenstadt zumal lassen sie kaum noch Leute rein, die sie nicht kennen in dem Sinne. Ja. Wie aufs Klo oder überhaupt in die Halle? Aufs Klo. Also. Also zur Karnevalszeit. Also sowieso. Muss man das Schlüssel holen und sowas, oder wie? Ja, die haben so einen elektrischen Rückknopf. Also die machen die halt nicht auf. Muss halt vorkommen, muss halt Geld wechseln, irgendwo Geld reinschmeißen, vielleicht einen Kaffee bestellen. Dann lassen sie sich auf Toilette. Ja. Aber es sind da ganz viele Sachen schon. Am Neumarkt ist ja ein großer Junkie-Treff, ne? Ja. Und dann hast du halt nicht nur Spritzen zum Teil irgendwie liegen, was die Leute liegen lassen. Wir hatten auch schon eine Halle, da hat sich ein Typ, ich weiß nicht, wie kaputt man in dem Sinn sein muss. Du kannst ja fixen, wo du willst. Ne? Kannst ja zu Hause machen, ist ja scheißegal. Der hat es halt an einem Gerät gemacht. Haben linksrum haben Leute gesessen und der hat sich den Schuss da fertig gemacht, hat sich den Schuss gegeben und ist vom Stuhl gefallen. Und im ersten Moment hieß es von dir so, oh Gott, hier, ne, der hat sich Insulin gespritzt. Nee, der hat sich kein Insulin gespritzt. Hat er sich auf dem Löffel heiß gemacht? Das Nein, es war ja schon in der Spritze fertig. Aber ja. Der hatte halt einen Arm abgebunden und ist definitiv. Ja, ja, man braucht sich keinen Arm abbinden, wenn man sich Insulin spritzt. Eben. Also, das ist schon. Ja. Wie gesagt, das hast aber alles möglich. Also, das hast auch die ganz normalen Leute, die nicht reden. Oder es gibt auch Leute, die sind total aufgedreht und fröhlich und reden über alles. Also, das kannst du nicht. Du könntest auch spielsüchtig sein. Du bist. Der Typ dafür? Ja. Ich könnte auch spielsüchtig sein. Ja. Aber wie gesagt, ich finde es total langweilig. Das kann jeden treffen. Theoretisch gesehen. Ja. Ich denke mal, es hat was mit der Faszination des Geldes zu tun. Was einem eingebläut wird, ja. Oder? Das ist das Wichtigste auf der Welt, ja, mal Geld. Ja, ja, also du musst ja schon irgendwie eine Faszination am Geld haben, ja. sonst bringt dir die Spielsucht nichts, weil es geht ja um Geld. Was aber wiederum dem entgegensprechen würde, weil es gibt ja auch Leute, wie ich ja sagte, die wirklich Kohle haben. Ja, aber die haben ja deshalb Kohle, weil sie fasziniert sind am Geld. Also sonst hätten sie ja keine Kohle. Du kannst ja auch geerbt haben, dann hast du auch Geld. Und weil du nicht weißt, was du damit machen sollst, weil du keine Freunde hast, dann. Man weiß ja gar nicht, warum die Leute spielen. Ich schätze mal, es ist halt immer nur so, es ist eine Sucht, die du in dem Sinne wie auch immer befriedigst und dann. Um vor irgendwas anderem wegzulaufen. Mhm. Oder irgendwas anderes zu verdrängen oder. Ich weiß es nicht. Ja. Müsste man mal bei der Suchtberatung anrufen. Können wir machen. Machen wir jetzt aber nicht. Das waren übrigens gerade die Bugfits Boys, die wir gerade gehört haben, mit gegen Nazis in the Bugfits. Erzähl mal was dazu. Was sind Bugfits? Ja, das sind Leute aus Holland. Ich habe nach Fahrrädern gebraucht gesucht im Internet. Ja. Und da ja Lastenfahrräder oft in Holland verwendet werden, gibt es da halt einen viel größeren Markt an gebrauchten Fahrrädern. Mhm. Und die heißen halt Bugfits, beziehungsweise gibt es eine ganz große Marke, die so heißt. Und warum auch immer bin ich dann auf diese Band gestoßen. Und die fand ich recht gut. Deswegen habe ich die mitgebracht. Ja. Zufällig, ja, die habe ich auch hier, ne? Die haben wir zusammen mit, fällt mir jetzt gerade ein, mit Gewappnet Beton haben sie zusammen eine Platte gemacht. Sehe ich gerade hier. Das wusste ich gar nicht. Ja. Tja. Ja, und wie es jetzt beruflich mit dir weitergeht, das hören wir jetzt, das erzählst du jetzt am besten nach dem nächsten Song. Ne? Ja, können wir machen. Klar. Ja, du hast dir Kotzreiz gewünscht. Ja. Mit dem Lied Kotzreiz. Genau. Ja. Das ist ja interessant. Wir haben ja jetzt auch einen Chat. Ne? Da schreibt der Horst 110, schreibt: Hey, lieber Gastsprecher, danke für deine sehr interessanten Einblicke in dein altes Berufsleben. Ich arbeite in einer Suchtberatungsstelle und bekomme dein Klientel im Anschluss. Das wäre natürlich interessant, wenn man den hier zuschalten könnte mit Skype oder sowas. Ja. Der hätte wahrscheinlich dann auch, könnte natürlich auch noch was dazu erzählen. Da, Ja. Wobei Klientel, für mich ist es ja gar nicht, weil es ist ja nicht meins. Ne? Ich bin ja nur da das Hausmädchen. Ja, der Monteur oder ja, mit dem Hausmeister, ja. Ja. Ich würde eher sagen, genau, Facility Manager, weil, weil montieren tue ich ja nichts richtig in dem Sinne. Ich baue ja nichts zusammen, was vorher noch in Einzelteilen gewesen ist, sondern repariere eher Sachen oder tausche aus oder, ne? Ja. Aber, ja. Deswegen habe ich den Job eigentlich auch ehrlich gesagt angenommen. Jetzt nicht wegen Geld und weil ich ja so gerne an Feiertagen und Wochenenden arbeite oder generell gerne arbeite, sondern einfach nur, weil ich mir gesagt habe, okay, kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren? Ja, weil, ne? Ich mache in dem Sinne, ja, ich rede es mir quasi selber schön. Du produzierst ja kein, ich produziere keine Waffen. Ja, ja, oder du produzierst. Ich töte keine Tiere. Ja. Ne? Wenn ich in der Kneipe arbeiten würde, würde ich dann auch sagen, okay, du kriegst jetzt kein Bier mehr, dann gehst du raus und gehst in die nächste Kneipe. Ist natürlich nicht richtig, dir in dem Sinne dann trotzdem weiter Schnaps zu geben, bis du mir die ganze Hütte vollkotzt, aber. Also ganz ehrlich, ich motze die Leute auch an. Das ist, wenn die Leute mir auf den Sack gehen wegen irgendwas, ne, von denen, geht's jetzt gleich wieder? Keine Ahnung. Lass mich erstmal gucken. Ich muss das Gerät erstmal einschalten. Oder, ne? Irgendwelche anderen Sachen dann ja. Oder von wegen, was man auch ständig hört, ja, die Geräte geben nichts. Ja, warum sollen sie auch was geben? Ja, wieso? Ich habe da Geld reingeworfen. Ja und? Glaubst du, ich arbeite hier umsonst? Glaubst du, die Leute in der Theke stehen ja jeden Tag aufs Neue, weil sie Spaß dran haben? Glaubst du, den Kaffee, den du gerade trinkst, der ist umsonst? Ne? Und so weiter und so fort. Und dann gucken sie sich mit großen Augen an, überlegen, was das alles kostet, gucken ihre 2 Euro an. Ah, ja. Ja, das weiß ja eigentlich jedes Kind, dass die Bank gewinnt. Ne? Also bei so wie gesagt, bei Casino oder sowas. Die Leute gewinnen ja auch. Es ist ja nicht so, dass keiner gewinnt. Nur wenn du auf 20 Cent, sage ich jetzt mal, ne, spielst pro Umdrehung, dann ist der, ich weiß nicht, wie hoch die Gewinnchance ist. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von den Spielen. Ja. Ich gucke nur, dass die Scheiße läuft. Dann kannst du, sag ich mal, vielleicht bei 20 Cent 200 Euro gewinnen. Hättest jetzt auf 2 Euro gespielt, wenn es dann wahrscheinlich, ne, höherer Faktor, gleiche Quote, wenn es dann um die 2000 Euro ist, natürlich ein ganz anderer Gewinn. So, viele Leute, die auf kleinen Beträgen spielen, was gegen Monatsende halt immer der Fall ist, weil dann ist das Geld ja immer knapp. Der Monat ist ja immer länger, als das Geld da ist. Spielen halt nur auf kleinen Beträgen, dann kommt ein kleiner Gewinn rein von, weiß ich nicht, 2,40 Euro, 5,10 Euro, keine Ahnung. Den lassen die sich nicht ausbezahlen, gehen auf die Straße und jubeln, juhu, ich habe gewonnen, sondern verspielen den halt weiter und der ist dann weg. Und das passiert ein paar Mal über mehrere Wochen, über mehrere Tage. Was weiß ich, lass sie dann vielleicht auch 100 Euro gewonnen haben oder 200 Euro von den, weiß ich nicht, 500, die sie reingeworfen haben, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe von Zahlen, Statistiken nichts mit zu tun. Das ist halt was ganz anderes, als wenn du da auf 2 Euro Fach die Umdrehung spielst. Dann wirst du auf 500 Euro rein, gewinnst 2000, dann kannst du damit angeben. Ne? Mhm. Oh, ich habe 2000 Euro gestern gewonnen. Ja, und wie viel hast du reingeworfen? Darüber redet keiner. Ja, weil Geld hat man oder Geld hat man nicht. Ja, ne? Es ist für mich halt irgendwie unnachvollziehbar, spielsüchtig zu sein. Also von allen Süchten ist man das irgendwie. Spielen deine Eltern Lotto? Nö. Also meine Eltern spielen Lotto. Ja. Mein Vater hat mir letztens wieder erzählt, ah, super, schon wieder ein Lotto gewonnen. Reicht leider noch nicht, um dies und das zu kaufen. Ah ja, okay. Wie viel waren es denn? Ja, der Einsatz war wieder raus von dem Spiel. Ah ja. Okay, wunderbar. Wie lange spielst du jetzt schon Lotto? Ich glaube, über 10 Jahre. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen, also die staatliche Lotterie, da wirst du eher vom Blitz getroffen. Mhm. Ich meine, es gibt ja Leute, die sind sogar zweimal vom Blitz getroffen oder haben auch zweimal in der Lotterie gewonnen. Aber es war ja öfters schon im Fernsehen, dass Leute, die die Millionen geknackt haben, danach genauso arme Schlucker waren wie vorher auch, weil sie halt mit Geld nicht umgehen können oder keine Ahnung. Ne? Also Geld macht nicht glücklich. Das ist. Ja, besonders wenn man halt spielsüchtig ist und das dann sofort wieder verjubelt. Oh. Reden und trinken geht schlecht. Sorry. Ja, wir wollten noch. Ach, das Mikrofon ist auch noch voll. Warte mal. Nee, ist nicht schlimm. Das ist nicht durchgesickert. Durch den Blobschutz. Deshalb ist er ja drauf. Sonst hätte es wahrscheinlich ein. Nee, der Bart ist noch ein bisschen nass. Ja. So, ja, genau. So besser. Ja. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Da hängt noch ein Faden an deinem Bart. Ja, ja, ich würde sagen, das Thema ist jetzt eigentlich ausgeschöpft. Ja. Mehr können wir dazu nicht sagen. Wir können jetzt weitermachen mit dem, was du jetzt beruflich bald machen wirst. Wenn du keine anderen Fragen hast, als über meine berufliche Zukunft und nicht Zukunft zu sprechen, gern. Ja, doch. Mir fällt jetzt sonst auch nichts direkt ein. Ich weiß nicht. Wir können ja auch, wir können es ein bisschen spannender machen und drüber reden. Im Vorfeld haben wir uns ja drüber unterhalten, wie man auf so Sachen reagieren soll, wie jetzt zum Beispiel in Paris passiert sind. Ob man das dann thematisieren soll in der Sendung oder nicht. Ne? Mhm. Die öffentliche Trauer. Stimmt, du hast ja zum Teil auch mal in älteren Sendungen gesagt. Du musst so schon gerade halten, ja. Oh. Ja, genau. Ich dachte wegen der feuchten Stelle. Nee. Ja, du hast es mal angesprochen, du wolltest über tagespolitische Themen sprechen, dann hieß es, nein, möchtest du eher nicht, also in älteren Sendungen. Ja. Deswegen. Ja. Ja, es ist immer blöd, wenn ich jetzt irgendwas erzähle, was dann in 3 Tagen, wenn die Sendung dann beim Mutterfunk ausgestrahlt wird, wenn es dann irgendwie... Auf 100? Auf 100? Wie auf 100? Die Frequenz, ich kann mir die noch nicht merken. Ich dachte, du sagst jetzt nochmal dazu. Wenn es dann irgendwie dann wieder ganz neue Einsichten gibt oder sowas, ne? Das stimmt zum einen. Ja. Wobei deine Einstellung ist ja meistens danach noch die gleiche, ja, oder? Ja, klar. Oder diese Sichtweise. Also ich habe ja auch irgendwie nach dem 11. September haben wir ja auch Sendungen gemacht. Ja, warum nicht? Ja. Also sofort am nächsten Tag. Und haben das eigentlich komplett ignoriert, das Thema. Also meine letzte Information, da war ich sowieso geschockt. Ich weiß nicht, NTV, N24, kam eine Doku. Das hat sich für mich danach angehört, als wären sie an mich selber schuld gewesen. Ach so. Als hätten sie wirklich, das hieß, die hatten ja so ein Team, blablabla, und haben gesagt, ja, da ist ein Sprengsatz hochgegangen. Man sieht es eindeutig, ja. Das war's. Und danach war die Sendung vorbei. Und dann habe ich gesagt, okay. Aber hier heißt es nicht immer noch offiziell, nein, es war nicht. Du redest jetzt gerade vom 11. September. Ja, hast du doch gerade davon angefangen. Ja, aber das ist schon eine Weile her. Ja. Ich sehe das ja wieder. Da gibt es ja unheimlich viele Sendungen. Ja, aber ich habe das mit diesem Paris-Ding nur nebenbei mitbekommen. Mhm. Ich habe keine Zeit für Fernsehen oder dieses Facebook-Ding bin ich nicht. Mhm. Ich habe halt nur gehört, dass sich Leute darüber aufregen, dass so viele, sag jetzt mal, nicht politisch interessierten Leute auf einmal da Solidarität zeigen, die wiederum die anderen Leute beschimpfen, warum macht ihr das denn nicht, das könnte ja auch hier passiert sein, ja gut, ich meine, Krieg ist jeden Tag überall auf der Welt, sterben jeden Tag Kinder und keinen interessiert es, beziehungsweise jetzt ist Weihnachten. Oh, ja, war ja auch dann irgendwie in Beirut, Beirut ist ja irgendwie einen Tag vorher, sind ja 40 Menschen gestorben durch Selbstmordattentäter. Durch einen Bombenanschlag. Das ist nicht schön. Und es wurde dann sozusagen in Schatten gedrängt. Das hat dann plötzlich niemand mehr interessiert. Ja, genau. Frankreich mehr Leute Paris gestorben ist ja sind. Näher. Und das war ja ein Konzert. Auf dem Konzert geht man ja auch. Ne? Das ist ja irgendwie, was einem näher liegt. Und dann werden ja immer die großen Zahlen rausgeholt, wie viele Deutsche dabei waren. Das habe ich heute auch im Vorbeigehen an so einer Kiste gelesen. Ja, ich, zwei Kölner mal, sind nicht betroffen. Ja. Ja. Und wenn schon. Das ja. Ist Ob das jetzt ein Mensch ist Mensch. Mir unbekannter Münchner war oder ein unbekannter Franzose. Ich denke mal, jeder soll mit Trauer selber so umgehen, wie er es für nötig hält. Ja. Ich kann es irgendwie nicht. Also ich kann auch nicht sagen, ob jetzt, wenn jetzt 1000 Menschen sterben, ob das jetzt schlimmer ist, als wenn nur 100 Menschen sterben, weil es geht ja eigentlich immer um den Einzelnen, der dann gestorben ist und nicht um die Masse. Genau. Die Frage ist auch immer, warum sowas passiert. Ja, wie gesagt, es sterben leider täglich Leute und bei vielen Sachen interessiert es halt kaum einen. Ja. Ach, habe ich schon gehört. Ach nee, kennst du schon. In der Ukraine ist immer noch Ärger. Wie viel hörst du davon noch? Ja, gar nichts. So. Ja. In der Türkei hörst du auch nichts groß von, dass der Erdogan da schaltet und waltet, wie er möchte. Ja. Ja. Bekannter von mir war in Kenia für ein halbes Jahr. Hat der da war ja auch was am Wochenende, ne, in Kenia. War ja auch ein großer irgendwie Bombenanschlag gewesen. Ja, der hat gesagt, in der einen Hälfte da vom Land ist es leider öfters. Mhm. Der war irgendwie, ich habe den Namen vergessen leider. Jedenfalls war der da ein halbes Jahr lang in der Schule helfen. Ja. Und sagt er auch, das ist erschreckend, was man da an Waffen einfach so frei zur Verfügung sieht, die da auf der Straße bewegt werden von zum Teil Kindern. Ja. Da ist dieses, ach so, herbeigeschrieene oder verrufene Sturmgewehr G36, was ja die Bundeswehr jetzt angeblich ausgemustert werden sollte und dann doch nicht, weil es ja irgendwie verzieht, wenn es heiß ist, keine Ahnung, was sie davon schon. Das ist ja das neueste Modell, ne? Das ist wahrscheinlich schweineteuer. Ja, keine Ahnung, aber es hieß irgendwie mal, dass sie ja nicht an Drittländer ausgeliefert werden. Mhm. Sagt dann, da fliegen die Dinger rum, als wäre es Kinderspielzeug. Also sagt er, überall. Du kriegst überall Ersatzteile dafür, auch auf dem Flohmarkt. Mhm. Ne? Er kennt sich ein bisschen damit aus, weil er mit Teilen solcher Sachen zu tun hat, aber sagt er, ist halt, er fand es erschreckend. Ne? Weil es immer heißt, Deutschland, ja, nein, wir exportieren nicht so viel Waffen und vor allem nicht in Drittländer. Sagt dann, da kriegst du die Dinge einfach so. Er hätte sich auch eine kaufen können. Macht er natürlich nicht, weil was willst du mit so einem Scheißding? Ja, ich meine, Deutschland ist ja Waffenexport-Weltmeister. Ja, aber darüber redet ja keiner. Und da unten, da wird überall mit deutschen Waffen gekämpft. Das ist halt das Traurige. Oder das interessiert einfach keinen. Ja, man kann es halt nachvollziehen. Ja, man könnte was dagegen machen. Ja, ich jetzt nicht. So. Ja. Ja. Und die ganzen Idioten, die irgendwo... Das ändert aber auch nichts, ob du jetzt bei um mich herum wohnen, die können es auch nicht machen. Bei diesem Facebook-Ding, ob du da dein Profilbild in irgendeine Fahne von irgendeinem Land änderst oder nicht. Das hilft keinem, weiß ich nicht. Damit repräsentierst du dich selber. Ja, deine eigene Befindlichkeit wird damit repräsentiert. Ja, früher gab es ein Smiley dafür. Ja, gibt es immer noch. Ja. Ja. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, nun gut, wie gesagt, also soll jeder für sich selbst entscheiden, wie er damit umgeht. Ja. Wenn ich jetzt jedes Mal, wenn irgendwo irgendwie Menschen sterben, irgendwie die Sendung ausfallen lassen müsste, würde, weil ich denke, irgendwie das pietätlos, dann wird es wahrscheinlich nur zwei Sendungen im Jahr geben. Quatsch. Nein, du sollst dich ja weder von solchen Sachen einschüchtern lassen, noch... Man soll halt. Ja, es gibt auch Bands, die geschrieben haben, ja, unsere Tour findet trotzdem weiterhin statt. Warum auch nicht? Ja. Nee, aber sie haben es halt geschrieben, damit halt die Fans wissen, wir ignorieren jetzt diese äußeren Umstände nicht, sondern wir machen jetzt halt trotzdem, gerade jetzt erst recht. Ah ja. Mhm. Toll. Ja. Ja, ist ja Quatsch. Ja. Das Leben geht immer weiter. So sieht's aus. So, ich würde mal sagen, wir spielen jetzt noch ein Lied. Und dann werden wir erfahren, was der Georg, der neben mir sitzt, als nächstes beruflich machen wird, nachdem er, wie hieß dein Beruf vorher eigentlich offiziell? Servicetechniker für Geldspielautomaten. Genau. Kann ich mir das Lied aussuchen? Oder ja, das darfst du aussuchen. Dann hätte ich gern Mülheim Asozial. Ja, wir können ja auch was Französisches spielen. Ne? Brixenkatz, die kommen ja, glaube ich, aus Paris mit dem Lied Religions wahrscheinlich. Das würde ich jetzt vorschlagen, aber dann, du willst jetzt Mülheim Asozial hören. Wenn du Mülheim Asozial hören willst, bitte, du bist hier Gast, dann hör mal Mülheim Asozial. Hä? Wo ist es denn hingeschoben? Die Maus! Ich ziehe allein! Ja. Ich ziehe alleine rum! Das habe ich gesagt. Das ist, das ist irgendwie... Technische... Ja, du bist hier der Servicetechniker, ne? Jetzt ist er hier am Start. Da ist irgendwie... Irgendwie der Wurm drin. Der Wurm drin, ne? Ja, und jetzt machen wir es gerade nochmal. Gerade jetzt nochmal. Nee, aber nicht das unten runter. Ja. Das hier, ne? Das. Ich zieh alleine rum, ich bin besoffen und ich zieh alleine. Siehst du, ist schon wieder. Weißt du, was ich mache? Ich habe irgendwie so manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Hat das aber. Ich habe das Gefühl, diese Maus macht, was sie will. Manchmal. Ach, du hast eine Funkmaus. Vielleicht hat dein Nachbar ja auch eine. Ja, vielleicht. Du ziehst nach links oder er zieht nach rechts ist alles. Jetzt mache ich hier wieder die Analogmaus hin. Hier diese. Und jetzt versuche ich es gerade nochmal. Hier, so, das funktioniert. So, jetzt. Jetzt mal gucken, ob das Lied einfach mal losgeht, ohne dass er irgendwie. Komische Probleme macht. Okay. Ich zieh alleine rum, ich bin besoffen und ich pisse an eine Bullenwanne und hau die Cops auf die Fresse. Ich zieh alleine rum, ich bin besoffen und ich pisse an eine Bullenwanne und hau die Cops auf die Fresse. Das ist ein bisschen stumpf. Ich ziehe Ich bin besoffen und ich pisse an eine Bullenwanne und hau den Kopf auf die Fresse. Ja, Mülheimer Sozial. Und dann muss ich jetzt schon mal sagen, es kommt auch bald der Sänger von Keine Reue in die Sendung. Aha. Der ja damals auf dem Mülheim Asozialkonzert in Wermels, nee, nicht in Wermels, in Opladen. In Leverkusen, KAW. Ja, ja, genau. Ja. Wurde ja von Kotzreiz, nicht von, ach, was erzähle ich denn? Von Mülheim Asozial irgendwie beschimpft als Sexist, weil er im freien Oberkörper getanzt hat. Und daraufhin hat er wiederum mit seiner Band Keine Reue ein Lied gemacht. Über dieses Nackt-Tanzen? Genau, oder über das Nackt-Tanzen, dass man gleich dann als Sexist beschimpft wird. Aha. Ja. Steht doch jedem frei, Männlein ob Weiblein das zu tun oder nicht. Warum ist man dann sexistisch, wenn man das macht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das Ganze werden wir dann aufklären. Oder ja, kann dann hört sich interessant der Pablo, der Sänger, kann es dann hier in der Sendung nochmal wiederholen. Und das Lied werden wir dann auch spielen. Ja, super. Ja. Und ich kann mich, vielleicht kriege ich noch einen von Mülheim Asozial dazu. Da können wir eine lustige Sendung starten. War das denn live auf der Bühne, als sie das da angeprangert hatten? Oder? Weiß ich gar nicht. Oder danach? Weiß ich nicht mehr. Also ich war nicht dabei. Ich war auf dem Konzert. Achso, du warst auf dem Konzert? Ja, ja. Die war voll, die Halle. Also ja. war sehr schön, ja. Aber auch sehr voll. Was fürs KW leider nicht immer der Fall ist. Weil die Leute einfach zum Teil zu faul sind, da hinzufahren. Aber das war schon gut. Ich kann mich jetzt halt nicht daran erinnern, dass sowas vorgefallen wäre. Ne? Wie das... Wollte ja. Das da öffentlich da. Ich glaube, das haben die nachträglich dann nochmal so auf ihrer Webseite erwähnt, dass sie das halt scheiße fanden. Ja. Okay. Dreckige Wäsche waschen im Internet. Mhm. Ja, jetzt kommen wir zu deinem, was du jetzt bald machen wirst, was du noch nicht machst, aber bald. Was beruflich, ich anfangen werde, ja. Ja, was du anfangen wirst, ne? Weil du ja deinen Job gekündigt hast. Genau. Bitte. Ja, ich fange einfach damit an. Ich habe mir etwas Neues gesucht, wie gesagt, ne, durch diese lustigen Arbeitszeiten. Das ging mir auf die Nerven und da dachte ich mir, es wäre doch mal Zeit, nicht mehr mit dem Auto ständig von A nach B zu fahren, um Blödsinn zu machen, sondern vielleicht einfach im Büro auf und abzulaufen, um Blödsinn zu machen und sich den Tag zu vertreiben. Zu vernünftigen Büroarbeitszeiten halt, ne? Ja, genau. Ja. Genau. Nicht ständig nur da den ganzen Tag im Stau zu stehen, im Verkehr. Der ist ja in Köln super, wie jeder weiß. Mhm. Habe ich dann auf paar Sachen schon früher beworben. Eine Sache war relativ lustig. Die Polizei in Kalk hat EDV-IT-Mitarbeiter gesucht. Da habe ich mich natürlich beworben, habe ich mir nicht nehmen lassen. Bin halt logischerweise auch nicht genommen worden. Ich gehe davon aus, dass sie in die Führungsakte geguckt haben. Ja, nee, Führungszeugnis, da stehen ja nur Sachen drin, wenn du jetzt irgendwie vorbestraft wärst. Es gibt ja verschiedene Führungszeugnisse. Ja, es gibt das erweiterte Führungszeugnis. Genau. Das brauche ich ja auch. Also das habe ich jetzt auch für meinen Arbeitgeber gebraucht. Ja, genau. Auch, ja. Es gibt aber auch noch wie eine schwebende Akte. Aha. Darauf kann nur die Polizei zugreifen, soweit ich weiß. Offiziell ist das nicht. Ja. Ich kenne jemanden, der da arbeitet, der sagte, ja, bei manchen Leuten gucken die manchmal und ja, manche Sachen werden nicht gelöscht. Und steht da drin, dass du auf irgendeiner Demo warst und haben sie einen Ausweis kontrolliert oder was? Oder wie? Oder? Naja, wenn sie sich zum Beispiel irgendwo angehalten haben wegen einem Verdacht. Ah. Manchmal werden Sachen oder wurden Sachen angeblich so. Es ist aber alles nur Hörensagen. Also wenn ich irgendwelche weiß Sachen genau. Fallen lassen geworden sind, also so irgendwelche. Ja, dann sowieso. Auch wenn du verurteilt worden verdächtigt bist. Irgendwie des Drogenbesitzes und hast dann doch nichts dabei. Naja. Ja. Nee, auch wenn die Sache quasi. Jetzt nicht verjährt ist, aber wenn es halt nicht zu einer Geldstrafe oder nicht Gefängnis war, dann ist das irgendwann auch nicht mehr überall drin. Ist ja egal, auf jeden Fall hatte ich das schon öfters erlebt, dass wenn ich unterwegs gewesen bin und Auto gefahren, Personalkontrolle, die Leute kamen nett zu dir, du hast ihnen auch nett die Papiere gegeben, Auskunft gegeben, dann kamen sie wieder und haben eine Riesenfresse gezogen. Ja. Anscheinend haben sie irgendwas gewusst, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, warum die so schlecht gelaunt sind. Mhm. Das ist halt schon ein paar Mal passiert. Ich gehe mal davon aus, dass es mit Sachen zu tun hat, die mal passiert sind. Jetzt habe ich wieder meinen Faden verloren. Ach so, ja genau. Ja, genau. Und da hatte ich mich beworben und da kam natürlich eine Absage. War mir aber auch klar, wäre aber auch zu lustig gewesen. Ja, du hast aber auch, muss man dazu sagen, du hast jetzt aber auch keine Ausbildung als IT-Fachwirt oder sowas. Haben die aber auch nicht gesucht. Die haben Leute gesucht, die den quasi, in der Berufsbeschreibung stand auch schön drin, was sie alle suchen. Das Mausrädchen sauber machen oder was? Ja, das Mädchen auch wieder für alles. Du sollst PC-Systeme, die haben da gewisse Standards, die du halt installieren musst und dann läufst du rum und tust den Leuten halt helfen, wenn sie E-Mail-Programm nicht aufmachen können. Ja. Ich kenne das von meiner Mutter auf Arbeit, die hat da auch so einen EDV-Hasen. Mhm. Ne? Ja, klar. Also, ja, aber das ist es nicht. Mhm. Dann habe ich mich, Moment, aber habe ich mich noch vor, das war auch ziemlich interessant. Ach ja, genau, bei den Kölner Stellwerken? Nee, AWB, Abfallwirtschaftsbetrieben, ja. Genau, im Callcenter, um die Leute telefonisch zu beraten, wie sie doch ihren Müll entsorgen können. Ja. Ja, da kann man dann anrufen, wenn man Spömmel haben will. Zum Beispiel. Du kannst aber auch fragen, sagst du hier, ich habe hier eine Bombe liegen, wo tue ich die denn hin? Ja, oder genau. wie der Mann da in Bonn, der dieses große losgezogen hat, also diesen großen Eimer, oder diese zwei gefunden hat in seiner Laube. Mit E605 oder was war das? Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Hat die Feuerwehr gerufen und hat gesagt, hier, ne, scheiße. Ja. Ich glaube, die haben wir dreimal oder so das ganze Viertel evakuiert. Ja. In der Zeitung, also im Stadtanzeiger stand noch drin, dass dadurch, dass er die Feuerwehr gerufen hat, er die Kosten bezahlen muss. Ach, du Scheiße. Ich habe keine Ahnung, was das kostet, aber ich glaube, der wird nicht mehr glücklich. Also. Ja. Da war dann aber auch die Sache, dass das nur so eine Teilzeitstelle gewesen wäre, was ich mir nicht richtig durchgelesen hatte. Und dann habe ich mich doch tatsächlich da beworben, wo sich eigentlich jeder bewerben sollte, weil wenn man keinen Job hat, geht man zum Arbeitsamt. Und genau da fange ich jetzt an. Beim Arbeitsamt. Und genau da, wo man hingeht und seinen Arbeitslosengeldantrag ausfüllt in der Eingangszone im Sinne von, hallo, ich bin arbeitslos, ich möchte mich Arbeit suchen. So hin am Schalter? Genau. Ja. In so einem Glaskasten oder am Schreibtisch oder genau da fange ich an und dann helfe ich den Menschen eine neue Stelle zu finden. Oder das Formular erstmal richtig auszufüllen. Das Formular auszufüllen oder zu sagen, bitte Zimmer 405 oder so. Und was alles fehlt und das hast du nicht, dann musst du leider woanders, weil ohne Passierschein A36 wie bei Asterix und Obelix geht gar nichts. Genau. Und wann fängst du da an? Am 4.1. Also quasi direkt im Anschluss. Uh-huh. Ich habe zum 31.12. gekündigt und dann geht es direkt weiter. Ja, cool. Dann kennt man jemanden beim Arbeitsamt. Ja, ich bin gespannt. Ich kenne ja auch schon jemanden beim Arbeitsamt. Das ist ja nicht. Kennt nicht jeder jemanden beim Arbeitsamt? Als ich Bekannten erzählt habe, dass ich beim Arbeitsamt anfange, haben sie mich angeguckt. Also natürlich nicht jeder, aber einige haben gesagt: Ja, was machst du danach? Ja, wie danach? Ja, nur arbeitslos sein ist ja auch scheiße. Ja. Die zahlen doch nur ein Jahr. Also von daher. Ja, ich habe meine Arbeitsvermittlerin, die ich da mal getroffen habe, die hat dann auch erzählt, sie war auch jahrelang arbeitslos und jetzt hat sie seit einem Monat einen Job beim Arbeitsamt und sie weiß ganz genau, wie es mir geht. Und ich wusste es, die Arbeitsamtwichse rekrutieren das Klientel. Also das schreibt der Po. Pass bloß auf, der Verein ist krass voll Stress. Das steht jetzt hier gerade im Chat. Ich sehe es gerade. Ja. Ich war ja auch da, um mich arbeitssuchend zu melden, weil vom 1.1. bis zum 3.1. Feiertag, Samstag, Sonntag, da stellte ich ja keiner ein, habe ich mich für 3 Tage arbeitssuchend gemeldet. Mhm. Und habe jetzt quasi die Prozedur, die ich demnächst den Leuten leider auch aufdrücken muss, quasi schon durch. Und als die Sachbearbeiterin in dem Fall vor mir gesessen hat und gesagt, ja, wieso nur 3 Tage? Sag ich, ja, weil ich dann eine neue Stelle habe. Ja, wo fangen Sie an? So, hier auf der Luxemburger Straße. Diese Kinnlade, die dann runtergefallen ist, war super. Ja, keiner. Ihr habt mir dann halt auch super Tipps gegeben, weil es halt jahrelang arbeitslos war. Hat sie mir dann super Tipps gegeben, was sie da so auch selbst so irgendwie rausgefunden hat. Also ihr ganzes Wissen, das sie als Arbeitsvermittlerin gehabt hat, das hat sie sich eigentlich über die Jahre hin hat sich angesammelt in ihrer Arbeitslosenzeit. Also sie konnte dann durch den Kontakt mit den Bearbeitern. Genau, und weil sie sich halt auch selber schlau machen musste. Das musst du sowieso. Weil die halt einem nichts richtig erklärt haben. Ja. Und somit war sie dann halt eigentlich perfekt für den Job als Arbeitsvermittlerin, weil sie ja gewusst hat, worauf es ankommt. Wobei als Arbeitslose. Zum Beispiel hat sie mir erklärt, ja, ich habe jetzt irgendwie, ich arbeite ja irgendwie jetzt irgendwie gleich um die Ecke und ich brauche ja keine Straßenbahnkarte. Mhm. Ja, aber da ich meine Umschulung kriege ich die halt bezahlt und da habe ich ja gesagt, ja, hat sie gemeint, ja, hier Straßenbahn, brauchen sie ein Monatsticket? Ja. Ich so, nö, eigentlich nicht. Nee, brauchen sie. Ich so, ja, nee, ist ja gleich um die Ecke. Nee, brauchen sie. Du musst ja mobil sein. Ja, ja, und das wird ja bezahlt. Und ich so, oh ja, wenn es bezahlt wird, alles klar. Es wird halt nicht nur bezahlt, es wird ja anders formuliert, es wird wahrscheinlich eher gefördert. Genau, die Unkosten werden erstattet. Ist dein Arbeitgeber nur an einer Stelle oder kann der dich auch, wenn er möchte, nächste Woche woanders hinschicken? Der ist nur an einer Stelle, aber ich muss ja noch so Praktikas machen nächstes Jahr. Ja, siehst du, dann lohnt sich das. Dann lohnt sich das, ja. Beziehungsweise, dadurch, dass du ja so eine Geschichte übers Arbeitsamt machst, ist das ja ganz hilfreich. Ja. Boah, sonst kannst du ja sagen, ich komme da leider nicht hin, weil ich habe leider kein Geld mehr. Ja, arbeite ich da mal hoch beim Arbeitsamt, ne? Hochschlagen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ja. Und, ich bin gespannt, was das wird. Angeblich ist es da wie bei Stromberg in der Serie. Ich hoffe mal, dass da noch eine Stelle als Ernie für mich frei ist. ja, mal gucken. Oder als Ulf. Oh, ja. Nee, der Ulf ist zu doof. Den habe ich nie richtig gemocht. Den Ernie fand ich super. Oder der andere Typ, der Große mit der Brille, der Blondhaarige, der nie gesprochen hat. Oder der Inder. Ja. Der ist, glaube ich, auch auf Zack. Ja. Auf jeden Fall. Ja, cool. Also, nächstes Mal, wenn ich dich einlade, dann habe ich hier ein Arbeitsamt-Menschen hier sitzen. Oder ihr habt mich rausgeschmissen und ich bin arbeitssuchend. Das werden wir dann sehen. Ja, oder so. Dann kann ich bei deinen Kollegen wieder bewerben oder wieder vorstellig werden. Anmelden. Ja. Was könnt ihr denn da vorweisen? Ja, ich habe hier mal gearbeitet. Ach du Scheiße. Ja. Sie sind nicht vermittelbar. Wir schreiben sie nicht mehr an. Ja, aber Beamter ist man dann ja nicht, ne? Das ist dann erst. Nee. Es gibt zwar angeblich laut Hörensagen die Möglichkeit, auf manchen Sachen, manchen Bereichen verbeamtet zu werden. Das wäre für mich als Quereinsteiger, als Nichtgelernter in diesem Beruf, wie so, ja, kein Griff ins Klo, sondern eigentlich relativ praktisch. Ja, ein Vorteil ist ja dann, du kannst ja dann irgendwie auf jedes Arbeitsamt in Deutschland, kannst du da irgendwie dann. Ja, genau. Ich habe ja einen großen Arbeitgeber. Ja. Und wenn ich Bock habe, nach Hamburg zu ziehen, nach Rügen, nach Freiburg, nach. Ja. Was gab es noch? Ja, Wermelskirchen. Ja, genau. Dann kann ich gucken, ob da eine Stelle frei wird. Und wenn ich mich darauf bewerbe und die mich nehmen, dann kann ich umziehen und habe trotzdem noch einfach so, ohne großes Tamtam, einen Job. Ja. Ja, und wieder, du produzierst nichts. Genau. Keine Waffen, keine Sachen, die man danach wieder in den Müll schmeißt. Ja, ich meine, die Leute gehen vielleicht mit ein bisschen Bauchschmerzen und schlechter Laune nach produzierst, Hause. Ja, aber das haben sie ja eh dann. Egal, also. Egal, wer da sitzt, ja gut, das hast du bei Waffen auch. Egal, wer sie dir verkauft. Ja, okay. Ja. Ich kann es ja anders machen. Wie man es macht, ist scheiße. Ne? Ich berate die Leute, wie sie sich ordentlich bewerben. Mhm. So, jetzt wünsche ich mir aber ein Lied. Nämlich von Brixton Cats. Ich bin mir wirklich sicher, die kommen aus Paris. Und das Lied Religions ist auf dem Sembler erschienen. Der heißt Smash Capitalism. Ja, hören wir mal rein. Jo. Hey! Ja, erzähl doch mal diese vom Hammer. Vom Inhalt her war das sehr schön. Ja, die Hammer-Story, die du gerade mir während des Liedes erzählt hast, über die Angora-Hasen. Ach so, weil ich vorhin Angora-Hasen erwähnt hatte. Ja. Das haben wir letztens gelesen, gehört. Dadurch, weil jetzt wieder der Winter kommt, ne? Mhm. Und ja, Winterjacken wieder verkauft werden und mittlerweile ja auch dieser Möchtegern oder Pelzversatzer immer noch in Mode ist, kam das Thema auf von wegen auch unter anderem Angora. Es gibt irgendwie Angora-Katzen, es gibt aber auch Angora-Hasen. Ne? Und das ist, ich dachte, oder, ja, man dachte halt früher eigentlich, dass Tiere halt sowieso, wenn die ne, geschlachtet werden oder so, dass sie dann, wenn die tot umgebracht haben, das Fell abziehen, wie bei Enten zum Beispiel oder Gänse. Ja. Ne? Eine Gans wird gerupft, also wird umgebracht, wird gerupft und dann kriegst du eine Gans zu kaufen und kannst du Gans essen. Ja. Die Gänse werden lebendig gerupft. Genauso wie die Hasen auch lebendig gerupft werden und lassen sie in ein paar Wochen wieder. Also hoch. Sollte ich mir jetzt ein Daunen-Kopfkissen gekauft haben, dann mache ich mich jetzt hier extrem schuldig. Könnte. Ja. Ich weiß nicht, ob das alle so machen, aber bei diesen Angora-Hasen oder an diesem Angora-Fell, was halt auch von Kaninchenhasen produziert wird, weil die ja nun mal so ein Fell haben, scheint das gang und gäbe zu sein, dass sie halt wirklich einfach so rupfen bei lebendigem Leib und dann weiter wachsen lassen, leben lassen, füttern ein bisschen. Es gibt auf jeden Fall, das sieht man mal wieder, es gibt auf jeden Fall Jobs, die sind schlimmer als beim Arbeitsamt arbeiten. Ja. Dann ist aber auch die Frage, wie kaputt bist du, um sowas zu machen? Weil ich glaube nicht, dass die Tiere sich das gefallen lassen, wie als wenn du eine Katze streichelst. Da fragt sich, vielleicht gehen die Leute nach wieder in die Spielhölle und geben die Kohle dann wieder dann am Automaten aus. Ne? Ja, keine Schließt Ahnung. Sich der Kreis. Täter-Opfer oder Opfer-Opfer. Nee, Täter-Täter, so. Ja. Oje, oje. Traurig. Oje, alles kompliziert, ne? Hast du noch einen Konzerttipp für nächste Woche? Du hast einen Konzerttipp für nächste Woche, ne? Hätte sein können, dass du auch irgendwie am Wochenende weggehst. Ich habe Bambix, aber das ist jetzt langweilig eigentlich. Bambix spielen im Sonic Ballroom. Das ist jetzt nichts Besonderes. Okay. Also ich fahre nach Darmstadt in die Oettinger Villa, da spielen Chor, die andere Band habe ich leider gerade wieder vergessen. Ungunst? Nee. Also. Spielen drei Bands. Also. Ist eigentlich eine Geburtstagsparty von dem Sänger von Ungunst. Und zu seinem Geburtstag lässt er Ungunst quasi nochmal auferstehen. Die haben sich ja leider, die gab es irgendwie auch fast 20 Jahre. Oder gab es 20 Jahre. Und haben sich dann aufgelöst. Und spielen halt an dem Abend nochmal. Gibt auch, soweit ich weiß, nur begrenzt Karten dafür. Weil die Oettinger Villa ist nicht so groß, da warst du ja wahrscheinlich als Mannheimer auch schon ein paar Mal. In diesem Keller? Nee, oben. Ah ja. Aber so viele Leute passen da auch nicht rein. Ja. Also irgendwann ist halt Schluss, ne? Ja, aber Chor ziehen halt schon gut, ne? Ich jetzt mal Ungunst ziehen aus Darmstadt eigentlich. Ja. Darmstadt und Umgebung. Ob jetzt Chor da spielt oder, wie gesagt, leider die zweite Band, die ich vergessen habe, ist dann Jacke wie Hose. Ja. Aber ja. Wird schon lustig. Die ich muss dazu sagen, du bist ja gebürtiger Darmstadt oder komme ich aus Darmstadt? Bin da groß geworden, ja. Ja. Ja. Ja. Das hat noch deine. Ja, ganz viele alte Leute Wurzeln, treffen. Ja. Wird ganz lustig, hoffentlich. Chor zeigt irgendwie auch ihren Roadmovie vor dem Konzert, irgendwie so ab 5. Aha. Aber da müsste man sich nochmal auf der Homepage einfach informieren. Ey, guck mal auf die Uhrzeit. Die Sendung ist gleich vorbei. Oh, jetzt schon? Ja, ich muss jetzt hier Tschüss sagen. Das war wieder Pogo Radio beim Mutterfunk. Mein Name ist Rüdiger Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 18.11. ist, dann habe ich meine Wiederholung. Und wir spielen jetzt noch irgendwas Kurzes. Ich würde sagen Youth Avoiders, weil sie auch aus Frankreich sind, aus Paris. Ja, mach das. Ja, Midnight Fever. Gute Nacht, macht's gut. Adieu.